Fanboys. Heute mit dem Tobi. Hallo. Und dem Marcel. Hallo. Und dem Martin. Hallo. Ja, Folge 317. Und wir leiten gleich mit dem leider nicht gesponserten Zahlenfakt ein. Ja, ich denke, diese Folge wird einen permanenten Mark. Eindruck hinterlassen. Eine permanente Marke hinterlassen. Uns ja. Permanent markieren. Heute habe ich rausgesucht von Städler den Lumocolor Permanent Pen 317. Das sind diese, wie haben wir früher immer gesagt, Folienstifte, geeignet für Overhead-Projektionen. Also wer das noch kennt, man kann die das sind so durchsichtige Folien. Man kann die also normal werfen wie ein Pfeil und nicht so von unten wie ein Ball. Ja, genau. Und dann gibt es diese Monstergeräte, da legt man eine Folie drauf, von unten kommt Licht, oben ist ein Spiegel und wirft das an die Wand. Das erinnert mich gerade extrem an meine höhere Mathematikvorlesungen, wo wir einen Professor hatten, der so ein Overhead-Projektor hatte, wo man so Rollen einspannen konnte. Und dann konnte man das quasi so durchscrollen. Nice. Und dann hat er einfach wie wild die ganze Zeit geschrieben. Und es hat im Prinzip nur noch gescrollt. Und du hast irgendwie nur noch versucht mitzukommen. Das war sehr lustig. Das ist ja geil. Wow. Also ich habe noch nie jemanden gesehen, der dieses Scroll-Feature benutzt hat. Und das Ding war schon zum 7. Mal beschrieben. das die letzten paar sind nicht ganz weggegangen. Das heißt, es würde dann ziemlich unleserlich. Ich fand eh noch viel geiler diese... Genauer war das, glaube ich. Oh ja, der Fachi. Ich fand eh noch viel geiler diese Matrizenkopien, die wir in der Grundschule noch gekriegt haben, die so gerochen haben. und hatten so ein lila, blassblau. Also, Shoutout to Dr. Peter Fachenauer, TU München. Ja. Ja. Womit wirft man heutzutage Dinge an die Wand in der Schule? Beamer. Das sind in allen... Ich habe die Befürchtung, dass es immer noch sehr viele Schulen gibt, wo immer noch Overhead gemacht wird. Stimmt, obwohl Schulen, da sind wahrscheinlich noch... Ich glaube schon, dass Tageslichtprojektor noch am Start ist. Es hören uns doch bestimmt Leute zu, die irgendwie im Lehrbetrieb tätig sind. Die können sich mal melden und sagen, wie ist denn das so an der Schule im Moment? Ja, erzählt uns von der Lehre. Und meine Tochter, die ist ja auch bald... in der Schule dieses Jahr, da kann ich dann vielleicht auch was erzählen. Ja. Wie die Dinge, was und wie sie es an die Wand werfen. Ja, 20 Jahre später. Nee, 30 Jahre. Ja, 30. Hey. Gefühlte 30 Jahre später ist auch eine gute Überleitung. Es hat dann mein Alter verraten. Das jüngste Gerücht. Das jüngste Gerücht zu Apple Pay in Deutschland. Und zwar hat wohl irgendwie ein Terminal-Hersteller auf seiner Webseite geschrieben, dass das ja jetzt auch in Deutschland verfügbar ist bald. Gerüchte halber soll Apple schon heute Abend, also zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, im Zuge der neuen Quartalszahlen dann irgendwie auch bekannt geben, dass sich die Apple Pay-Gebiete ausweiten. Aber mal sehen, ob das dann auch stimmt. Ja, das Absurde ist ja eigentlich, dass ihr, die ihr jetzt zuhört, eigentlich mehr wisst als wir, die wir jetzt aufnehmen. Ja, die Faktenlage zur Drucklegung des Podcasts noch nicht vor. Ja, man könnte unten, dass das öfter passiert, aber... Ja, aber selten ist der Zeitfaktor so wichtig dabei. Das stimmt. Oh, ich habe ja noch eine News vergessen. Die Ausrede ist besser. Mai. Ja. Aber die passt besser zu den Spielen. Okay, dann improvisieren wir die später noch mit rein. Vorher gibt es noch den Aufreger der Stunde sozusagen. Und zwar ist Telegram, die verschlüsselte Messenger-App aus russischer Herkunft, ist gerade nicht im App Store. Ach du Scheiße. Wegen inappropriate content. Warum auch immer. Also es gibt dazu keine genaueren Informationen, außer eben, dass Apple wohl das Review verweigert hat wegen inappropriate Content. Telegram hat jetzt eine Telegram X-Version eingereicht, die sie versuchen jetzt durch den App Store zu bringen. Ich weiß aber nicht genau, was sie sich davon versprechen. Aber ja, es ist irgendwie gerade halt der, oh mein Gott, das ist nicht im App Store Aufreger gerade. Okay, das finde ich gerade auch aufregend. Ist es nicht Telegram 10? Ich nutze das. Und sie saßen und Telegram 10. Du benutzt Telegram? Ich benutze Telegram, ja. Du benutzt Telegram? Ja. Ja. Ich meine, Donald Trump weiß wahrscheinlich mehr darüber, wenn das eine russische App ist. Aber gut. Ja. Und, ja, mal sehen. Also das ist eins dieser typischen Aufregerthemen, die sich innerhalb dann von spätestens 3 Tagen aufgelöst haben. Und nächste Woche wissen wir eh mehr. Genau. Auch in diesem Sinne wisst ihr mehr als wir. Und das setzt sich dann auch beim nächsten Thema fort, weil die es betrifft, haben das vermutlich schon länger verfolgt. Ich habe das heute zum ersten Mal gehört. Und ich habe es mal gleich hier aufgeschrieben, falls es doch noch niemand nicht weiß, den es tatsächlich betrifft. Es wird wohl bald einen ersten Apple Store in Österreich geben, in Wien. Ja. Am 24. Februar, Gerüchte halber. Und schaut euch mal das Design an, das ist sehr lustig, finde ich. Also es fügt sich so wunderschön in die Fassade ein. In der Kärntner Straße, ein Traum. Ja, das ist sehr schön. Das ist eine sehr schöne Gegend. In welchem Bezirk? Das ist mir jetzt nicht so. Also das bitte da in so einen Artikel gehört mit rein, in welchem Bezirk das ist. Weil wenn man die Kärntner Straßen nicht kennt. Vermutlich stellen sich jetzt gerade allen Österreichern und Wienern bestimmt die Fußnägel auf. Ja. Wir entschuldigen uns. Bei unserem österreichischen Hörer. Ja, ja. Außerdem funktioniert es bloß, wenn du normalerweise Münchnerisch sprechen würdest. Autsch. Dann das Dialekt nachmachen. Autsch. Heieieiei. Ich kann gar kein Münchnerisch. Ich weiß gar nicht, was sich das vom Bayerisch unterscheidet, vom Normalen. Kennst du irgendwelche besonders Münchner Begriffe? Zwischen Preis und Bayer kommt der Münchner. Das ist das Hochbayerisch quasi. Ah, okay. Hochdeutsch des Bayerischen. Okay. Also ich weiß nicht, ob ich das jetzt so eingeordnet hätte, aber es gibt einen Unterschied. Ich höre den auch, ich kann ihn allerdings nicht reproduzieren. Du hörst den sogar, Wahnsinn. Gehörst. Wahnsinn. Jedenfalls finde ich den optisch ganz lustig, muss ich sagen. Doch, doch, definitiv. Ja. Hat sowas OS 9 Iges. Weil er schwarz-weiß ist. Ja, und auch von den Mustern her. Ja, irgendwie lustig. Na gut, ja, schön. Mehr Apple Stores sind, ist ja immer ganz, ganz gut. Ja. Ich habe dann noch zu vermelden, dass auch Slack als einer der letzten großen seine Apple Watch App eingestellt hat. Ja, es ist irgendwie, also es ist so frustrierend, weil die Uhr jetzt mittlerweile echt gut ist und so viel kann, aber statt die Apps besser zu machen. Slack benutzen. Na, man könnte gut Slack benutzen mittlerweile tatsächlich. Also für die Sachen, die ich Slack benutze, ja, auf jeden Fall. Aber es ist halt trotzdem, statt da jetzt zu investieren und eine gute App zu machen, sagen sie lieber, nö, machen wir nicht. Das ist alles sehr traurig, finde ich. Also ich muss sagen, ich fand die Slack-Uhr-App einfach nicht sehr nützlich. Nee. Das, was sie konnte. Und die war halt von Anfang an halt so total daneben designt, irgendwie man konnte nur DMs beantworten und das war irgendwie seltsam. Ja. Also was ich ganz cool fände, wäre eine Slack-App, wo ich so eine Pipeline machen kann und sagen kann, folgende Inhalte, also ich konfiguriere jetzt folgende Inhalte, will ich auf die Uhr haben und dann kriege ich die Slack-Inhalte auf die Uhr und kann da vielleicht auch antworten oder ein Emoji zurückschicken oder so. Haben sie aber nicht gemacht. Ich glaube, dass das einfach in dem ganzen Konstrukt Slack, das überall läuft, das ist so cross-plattformig gehalten, dass sie halt dann für die Apple Watch so viel Sonderfälle bauen müssten oder ein eigenes Projekt oder so. Wenn das aus dem einen Build-Step nicht rausfällt, also aus dem einen großen Bild für alle Plattformen nicht rausfällt, dann ist es denen zu blöd. Also ich kann es gut nachvollziehen, dass sie da jetzt keine Ressourcen mehr nachwerfen wollen. Die Frage ist halt, wie geht's weiter mit der Uhr? Ich meine, in dem Grundumfang, den sie hat, funktioniert sie ja auch sehr gut und wird auch gut angenommen. Apps sind einfach nicht angenommen worden und es liegt sicher an dem Paradigma, wie man die aufruft. Also neben dem, dass sie früher auch einfach langsam waren. Ich weiß nicht, ob der Zug da nicht abgefahren ist. Das ist ja lustig, dass Apple immer genau das macht, was die Nutzer nicht wollen. Beim iPhone haben sie erst keinen Store gehabt. Bei der Watch hatten sie einen Store. Ja. Zu früh. Ich glaube, es fällt einem nur krasser auf, was sie nicht wollen. Ich glaube, Apple macht ganz viel und in beide Richtungen, weiter in beide Richtungen als viele andere Firmen. Und die Dinge, die sie machen, die halt die User wollen, die denken sich, aha, schön. Und die Dinge, die die User nicht wollen oder die nicht ankommen oder die, keine Ahnung, wie das, die Infrarot-Fernbedienung am MacBook Pro, am PowerBook, Entschuldigung, die verschwinden halt dann wieder. Ja. Oder Spracherkennung. Spracherkennung ist ja für Apple eine Geschichte mit gefühlt 200 Jahren Geschichte. Und jetzt gibt es Siri und sie kann verstehen, was du ihr sagst. Aber 2003 waren die Mac Speech Recognition Leute schon die belächeltsten Developer auf der ganzen WWDC. Tell me a joke. Ja. Ja, genau. Die hat man sofort erkannt, weil die hatten eine sehr klare und deutliche Aussprache. Ja, ja. Naja, also was ich halt sehe, ist, sie arbeiten an der Uhr halt nicht dran, dass sich das ändern könnte. Jetzt haben sie ja das Siri Watch Face gemacht. Und wenn du wirklich nur einen Gedanken dran verschwendest, dass Third-Party-Apps eine Rolle spielen sollten, dann brauchst du da eine Integration. Ja. Denn jetzt habe ich dieses Watchface und habe nur noch eine Komplikation zur Verfügung. Yep. Und das ist einfach wenig. Macht aber nichts, wenn die App Sachen in das Watchface rein pushen kann, in meinen Stack. Oder es macht, da ist halt auch kein Konzept dahinter. Ne? Ja, oder es macht nichts, wenn es eh keine Third-Party-Apps mehr gibt. Ja, aber es gibt durchaus einiges, was auf der Uhr funktionieren könnte. Es gibt halt kein Ökosystem. Ja. Deswegen gibt es auch keine Apps dafür. Sad, aber sad. Sad. Wenn wir schon bei Slack sind, ich habe jetzt Discord installiert zum ersten Mal auf meinem Mac, also die Discord-App auf dem Mac. Und, oh Gott, ich bin so genervt. Also erstmal bin ich zugeballert worden mit diesen Notifications. Klar. Okay. Und dann habe ich die stumm geschaltet. Und was macht Discord dann? Hey, hier kriegst du eine Mail. Discord ging richtig ab, während du fort warst. Hier ein paar Highlights. Ich lese vor die Highlights. Mhm. Der eine sagt, aber. Der zweite sagt, ohne Action. Der dritte sagt, you mean? Boah, voll abgegangen. Da haben sich zwei in einem Chatroom getroffen und ich krieg eine Notification. Ja. Aber jetzt dafür. Bist du doch voll engaged, Marcel. Oder? Ah, Kotz. Ja. Und ja, also ich bin sehr unzufrieden. Auf der anderen Seite, es gibt gewisse Bereiche, da sind die Foren tot und die sind nach Discord abgewandert und wenn man irgendwie was noch mitkriegen will, muss man halt da auch mal reingucken. Mhm. Aber nee, zufrieden bin ich nicht. Ich habe gute Dinge gehört, was Podcaster angeht, sogar bei Discord. Also es gibt, ich kenne jetzt mehrere Podcaster, die Discord benutzen für den Audiokanal quasi. Lokale Aufnahmen natürlich. Ehrlicherweise, es liegt ja nicht hundertprozentig an Discord. Ich meine, Slack kannst du auch so oder so benutzen und dann ist es genauso nervig oder nicht so nervig. Ja. Mal sehen, aber und dann gibt's halt genauso wie bei Slack so verschiedene Kanäle und Kategorien, wo dann Sachen drin stehen. Also hier unterhalten wir uns über Ponys und hier unterhalten wir uns über Mäuse. Aber die Leute halten sich halt nicht dran. Die schreiben halt überall irgendwas rein. Funkdisziplin. So, das ist halt null. Das ergibt alles keinen Sinn. Naja. Ach ja. Ja, dann kommen wir quasi zum Spieleteil der News. Ich kann mal anfangen mit, es gibt neue Pläne für Nintendo Apps oder eine Nintendo App, namentlich Mario Kart Tour, was das Mario Kart auf das iPhone bringen soll. Mario Kart Tour. Ist da irgendwas bekannt drüber, außer dass es das geben soll? Nee, also es gibt halt die Ankündigung. Sorry, wir haben heute so ein bisschen schlechte Verbindung, deswegen steige ich dir manchmal auf die Zehen. Es gibt, soweit ich weiß, keine größeren Pläne oder keine weiteren Ankündigungen, außer eben das nächste iOS-Spiel von Nintendo soll Mario Kart sein. Weil interessanterweise von allen Nintendo-Produkten habe ich ja immer noch am meisten Spaß mit Mario Kart gehabt. Ja. Seltsamerweise. Echt? Insofern freue ich mich da schon auf gewisse Weise drauf. Das Ding ist aber, also wenn ich so daran denke, wann ich mit Mario Kart am meisten Spaß habe, dann ist es halt Couch-Koop. Und ja, ob das dann auf dem Telefon so sich transportiert, ist die Frage. Naja, wäre ja eigentlich überhaupt kein Problem, da einen Couch-Koop zu machen. Hat ja jeder ein Handy dabei. Ja, natürlich. Aber es wird wohl nicht mit Couch-Koop laufen. Ja. Ja. Mal sehen, mal sehen. Mal sehen werden wir auch, was die Kinopläne von Nintendo angeht. Da hat man nämlich jetzt offiziell verlauten lassen, dass man eine Kooperation mit, ich glaube, das Studio heißt Illuminate, anstrebt oder angestrebt hat und das schon tut. Das sind die, die die Minions-Filme auch machen. Das finde ich jetzt total lustig, dass du sagst, das sind die, die die Minions-Filme machen. Denn eigentlich machen die ja Ich Unverbesserlich. Was gute Filme sind, und der Minions-Film selber, die Auskopplung damit war ziemlich scheiße. Ich bin so raus. Minions ist für mich. Das sind doch alles Minions. Ja, die Minions kommen überall vor, aber der Minions-Standalone-Film war doof. Also The Verge schreibt auch tatsächlich The Minions Movies. Insofern bin ich da mit denen auf einer Seite. Einmal plötzlich die Presse nachgeplappert. Es ist doch mir. Ja, freust du dich da drauf? Ich weiß nicht. Ich glaube nicht. Es ist irgendwie. Ich bin mir unsicher. Also man kann sich ja mal. Der Mario-Film war ja auch schon legendär. Der war legendär, definitiv. Ja, aber ich frage mich, aus welchen Gründen. Nein. Ich bin gespannt, aber ich glaube nicht, dass ich Zielgruppe bin. Insofern bin ich da auch so ein bisschen gelassen und lehne mich mal zurück und gucke, was passiert. Es ist, glaube ich, also Gerüchte halber, nein, es steht nicht wirklich fest, was sie machen. Es war nur, das letzte Mal haben sie Super Mario gemacht, wahrscheinlich machen sie wieder Super Mario, aber mal sehen, was bei rumkommt. Ich kann da bloß sagen, die Ich Unverbesserlich, also Despicable Me auf Englisch, Filme, die machen mir viel Spaß, obwohl, also das sind für mich keine Kinderfilme. Da gibt's aber auch eine Handlung, und bei den Minions-Filmen gab's halt keine. Jetzt bin ich sehr gespannt, ob Mario irgendeine Handlung hergibt, außer dass er die jetzt nicht mehr Klempner ist. Anderen Schloss. It's a Despicable Me. Wo wir bei Nintendo gerade sind, kommen wir zu dem Teil, steht nicht auf der Agenda. Ja. Ich habe nämlich auch was. Marcel hat auch was. Ich habe auch was. Ich bleibe mal bei Nintendo. Haben wir über dieses Pub-Club-Zeug von Nintendo geredet? Ja. Da warst du aber nicht da. Nein. Insofern sag deinen Senf. Ja, krass. Marcel, Überleitung. Krass. Es ging übrigens für alle, die sich jetzt fragen und das gerade irgendwie kurz weggehört haben und dann nicht mehr wussten, was es geht. Es geht um Nintendo Labo. Stimmt, Labo. Genau. Ora et Labora. Nintendo Labo werden wir sicher nochmal besprechen, wenn es dann da ist. Es gibt noch eine Nachricht aus der deutschen Spielebranche. Höhle ist zugefroren. Ja. Und zwar haben der Game-Verband und der Bio fusioniert und heißen jetzt Game. Ja. Das heißt, die beiden Vertretungen der deutschen Computerspielbranche sind jetzt ein Verband, was natürlich gut ist, wenn man Lobbyarbeit machen will. Ja. Genau. Da bin ich sehr gespannt. Kam sehr überraschend, muss ich ganz ehrlich sagen. Also es ist noch spannend, also wenn wir da schon irgendwie einsteigen wollen. Also, ich finde es spannend, ob sie es tatsächlich schaffen, die Spannbreite von der deutschen Spieleindustrie dann auch zu repräsentieren. Bis jetzt gab es ja immer so Zuständigkeitsbereiche zwischen Bio und Game, und die einen haben sich mehr um den Sektor gekümmert und die anderen um den anderen. Mal sehen, ob das jetzt, ob sich da Synergien ergeben, wie man so schön sagt, oder ob man eher sich dann auf Teile konzentriert und andere Teile hinten runterfallen. Aber vielleicht passiert dann überhaupt mehr was, weil du einen größeren Hebel hast als ein Verband. Kann man alles schwer jetzt schon sagen. Definitiv. Jo, in diesem Sinne kommen wir zum Konsum, und es geht los mit Getting Over It von Ben 40. Und ich freue mich drauf, wer auch immer da jetzt was zu sagt. Ben Foddy ist der Mensch, der unter anderem Quop gemacht hat. Ja. Ah, wir erinnern uns, Quop war ein Leichtathletikspiel. Also du musstest rennen und zwar in jedem Gliedmaße auf einer anderen Taste lag. Und das hat meistens dazu geführt, dass du wenige Zentimeter weit gekommen bist, bis deine Figur umgefallen ist. In einem Haufen von Gliedmaßen zusammengeklappt auf dem Boden. Getting Over It ist nicht so weit davon entfernt. Ich beschreibe mal, was du in dem Spiel machst. Oder du spielst einen muskelbepackten Menschen in einem Topf. Ja. Der in einem Diogenes, der in einem Diogenes kam, war doch in einem Fass. Ja. Ich weiß. Nein, das ist mehr so eine Urne oder so. Oh. Oder heißt der Archimedes? Nee, ich glaube, der heißt Diogenes. Diogenes ist Diogenes. Der in der Mülltonne. Der heißt Diogenes. Also nicht Mülltonne, aber Tonne. Ja, aber es ist ein Topf. Ah, ja, ja. In diesem Fall ist es ein Topf. Es ist eher ein Cauldron. Die Backstory. Ja, ja, ja. Also es ist, glaube ich, offiziell ist es ein Cauldron. Was ist das deutsche Wort für Cauldron? Zaubertopf. Topf. Ja, Topf ist, glaube ich, großer Topf. Zauberkessel. Ein Kessel. Kessel. Oh. Kessel. Genau. Ein Kessel buntes. Also ein muskelbepackter Mensch rennen. Sitzt in einem Topf. Die Kessel sind in dem Topf, in dem Kessel. In dem Kessel ist auch Wasser drin, das wird aber nicht warm gemacht. Ja, das schwappt so im Spiel dann immer ein bisschen über. Ach, krass. Und er hat ein, okay, was hat er in der Hand? Hammer. Einen Hammer in der Hand. So. Und was du machen kannst, ist diesen Hammer steuern. Und zwar kannst du den in jede Richtung strechen. Und das ist ein physikbasiertes Spiel. Du kannst zum Beispiel den Hammer Richtung Boden strecken, dann stößt sich der Mann mit dem Topf ab und fliegt ein bisschen durch die Luft. Und Ziel des Spiels ist es, ähnlich wie bei Desert Golfing, die Landschaft zu überwinden. Mhm. Und im Grunde steigst du auf einen Berg, würde ich sagen. Ja. Mhm. Also getting over it ist im Wesentlichen auch das, was da passiert, weil es geht halt darum zu klettern. Und es geht auch damit. Andere Worte sind auch durchaus gemeint. Das ist alles ein großes Verlust. Level, gell? Also du kannst theoretisch auch, wenn du blöd den nicht aufpasst, wieder komplett bis zum Anfang runterpurzeln. Nein. Yep. Nein. Da brauchst du dich nicht blöd aufpassen, sondern das passiert einfach. Also es ist eins der schwierigsten Spiele, die ich je gespielt habe. Ich bin, glaube ich, über das erste Hindernis drüber, über das zweite Hindernis und das war's. Hm. Auf das dritte bin ich schon ein paar Mal hochgeklettert und dann den ganzen Weg wieder zurück. Und immer wenn du ganz runterfällst, dann kommt ein kluger Spruch des Entwicklers, der dir reingedrückt wird, ist nicht so schlimm, fang doch mal an. Und Musik spielt und es ist auf seine Art und Weise schon genial. Ich weiß nicht, es ist nicht so, dass man das jetzt ich weiß nicht, ob ich spielen werde weiter. Es macht Spaß, aber es ist auch super frustrierend und es ist nicht so, dass ich mich da so rein verbeißen würde, wie jetzt in einem Desert Golfing oder in wie oder sowas, wo ich sage, es ist zwar hart, aber das lohnt sich. Aber allein dieses Gefühl, also was ich so beim Anspielen hatte, auch dieser Verlust, dieses Ragen, dieses oh, und diese Freude, wenn dann mal irgendwas klappt, das ist schon sehr cool und ja, es ist halt ein kleines Spiel mit einer Message und hat da durchaus seine Berechtigung. Gibt's für iOS, Mac und PC. Ich weiß nicht genau, wie die Steuerung auf Mac und PC ist. Auf iOS macht man das halt mit dem Finger, dass man den Hammer ausstreckt und das ist halt dann schon anstrengend, weil irgendwann geht dir der Screen aus, wenn du dann so Kreise machst und ganz schnell und dann rutschst du vom Screen ab und dann ist halt alles verloren. Ich glaub, auf dem PC ist die Steuerung mit der Maus, aber ich bin mir jetzt nicht sicher. Das ist wahrscheinlich auch schlimm. Anders. Ich habe das viel geschickter gemacht. Ich habe mir einfach den Getting Over It Speedrun auf YouTube reingezogen. Ja. Dann hast du in unter 3 Minuten das Spiel gesehen. Ah, okay. Und ich habe einmal Jason Rohrer in einem Videostream, da hat er irgendwie getwittert, ja, ich lass mich jetzt von meinen Kindern auslachen, wie ich Getting Over It spiele. Und da hat er eine halbe Stunde in diesem blöden Kamin verbracht, wo du dich irgendwie den Fels hoch stemmen musst. Danach habe ich den Stream wieder ausgemacht, mir den Speedrun reingezogen und Das ist so vollumfänglich meine Beziehung bis jetzt. Aber Jason Rohrer ist ein guter, gute Assoziation dazu auch, weil der hat ja auch ein paar Spiele gerade am Anfang gemacht. Ich weiß nicht mehr, wie das hieß, wo du einfach von links nach rechts läufst. Passage. Passage, genau. Ja. Die einfach so ganz kurz, knapp und eine Botschaft haben, wo du irgendeine Botschaft spielst. Und das ist halt das Schöne an dem Getting Over It, dass du ein Gefühl spielst, was in manchen Spielen vorkommt, aber da ist es halt sehr pur. Und ja, also es rein aus Lust an der Freude zu spielen ist schwierig, aber mit dem sich Lust mal mit den Frust. Eigenen Frustrationen auseinandersetzen, da ist es irgendwie cool. Ja. Also wenn euer Leben nicht frustrierend genug ist, Getting Over It hilft euch weiter. Und man sieht ziemlich blöd aus, wenn man in der Bahn damit spielt. Nice. Insofern sehr lieber gut. Zu Hause. I like it. Das ist ein zweiter Vorteil. Ja, ich hatte es letzte Woche schon angekündigt oder angedroht, muss man fast sagen. Und das ist jetzt tatsächlich wahr. Ich habe tatsächlich Monster Hunter World gespielt. Bin gespannt. Ich mag das Spiel soweit eigentlich. Also ich bin mir noch nicht sicher, ob ich sagen würde, ob es ganz oben in meiner Liste der besten Spiele ever mitspielen kann. Aber es ist definitiv ein schöner Zeitvertreib. Das Ganze dreht sich wirklich sehr stark um diesen Loop von du bereitest dich auf eine Jagd vor, du machst irgendwie vorher deine Waffen gut, du isst irgendwie ordentlich bei den Katzenköchen. Und boostest da deine Stats und dann nimmst du diese Mission an und jagst ein Monster und dann zerlegst du das und machst mit den Monsterteilen neue Waffen und es geht wieder von vorne los. Und das ist in der Tat ein ganz, ganz, ich will jetzt nicht sagen angenehm, weil es passt irgendwie nicht so zu diesem ganzen, ich ziehe los und haue Monster kaputt. Aber es ist eine fesselnde Dynamik, die sich da ergibt. Es ist vor allem auch ein Spiel, wo man sehr gucken muss, dass man mit seinen Waffen zurechtkommt, dass man lernt, wie man diese Monster angreifen muss, wo die ihre Schwachpunkte haben. Und das halt vor allem auch so sich dadurch auszeichnet, dass du halt wirklich eine Stunde lang hinter diesem Monster herläufst und irgendwie immer so ein bisschen von dessen Lebensenergie wegschnippelst, bis es dann irgendwann umfällt und du es geschafft hast. Also es ist schon, es ist vergleichsweise, wenn man es mit anderen Spielen so sieht, eher langsam, was das angeht. Gleichzeitig aber die ganze Zeit auch angespannt und konzentriert und spannend. Es ist eine interessante Geschichte. Hat eine sehr eigene Dynamik und ein sehr, sehr eigenes Pacing. Und mir gefällt es bis jetzt. Ich musste jetzt wirklich an The Most Horribly Slow Murderer with the Most Inefficient Weapon denken. Ja, als du das gerade. Also im Prinzip ist das auch. Ja. In the game. Du läufst halt hinter einer mannshohen Eidechse her eine halbe Stunde und schneidest immer so ein bisschen was von ihr ab und zwischendurch ist es. Ihr müsst euch dieses Video übrigens mal angucken. Ja. Am Hinken und du siehst halt so, es geht bergab mit der Eidechse und irgendwann verzieht sie sich dann in ihr letztes Loch und dann, ja, aber es ist halt trotzdem, es ist auch sehr seltsam, weil es halt so ein Hunting for Sport Ding ist, was irgendwie ich nicht gedacht hätte, dass ich überhaupt ein Interesse dran haben könnte. Aber als Videospiel in dem Maße finde ich es vertretbar. Und die Kämpfe sind abwechslungsreich, oder? Ja, definitiv. Vor allem, immer doch mal, Entschuldigung. Vor allem hast du halt auch potenziell, gerade wenn es dann zu den späteren Monstern kommt, auch noch die Option, eben online mit Freunden oder mit Strangern, auch wenn du unbedingt möchtest, auf die Jagd zu gehen und dann gemeinsam so ein Monster zu erlegen. Und das ist dann, glaube ich, nochmal eine andere Dimension. Meine Erfahrung ist ja sehr begrenzt, deswegen vergleiche ich immer alles mit Horizon Zero Dawn. Aber da hat mir halt das Kampfsystem sehr gut gefallen. Ist das irgendwie vergleichbar oder ist es eher ein taktisches oder was ist bei Monster Hunter? Also das Ding bei Monster Hunter ist, es gibt halt 14 verschiedene Waffen und jede Waffe unterscheidet sich wesentlich von allen anderen. Da gibt es halt irgendwie so Waffen, die sind wesentlich schwieriger zu bedienen als andere. Es gibt zum Beispiel eine, die ist mehr so eine Mischung aus Hammer und Dudelsack. Und die funktioniert halt so, dass du quasi auf dieses Monster draufhaust und damit Energie erzeugst. Und aus dieser Energie kannst du dann Noten machen, die du auf diesem Dudelsack spielen kannst. Und wenn du die Noten in der richtigen Reihenfolge spielst, dann kriegt deine Gruppe oder du selbst halt irgendwie einen Buff. Also dann hast du irgendwie mehr Defense oder Attack oder was auch immer. Und also das ist so eine der komplizierteren Waffen als Beispiel. Oder es gibt halt ganz, ganz stumpf irgendwie das, was ich auch spiele in Longsword, was halt so ein Schwert ist, das im Wesentlichen drei oder vier verschiedene Attacken kann und dann muss man da nicht so viel denken. Mhm. Aber so die Bandbreite ist relativ groß. Das unterscheidet da ein bisschen von Horizon Zero Dawn, aber ich glaube, wenn man kann seinen Spielstil finden, wenn man denn so spielen möchte, wie man in Horizon Zero Dawn gespielt hat. Oh, Horizon hat eine große Bandbreite an Waffen. Ja, ja, klar. Die musst ja, du halt bloß nicht benutzen. Nur, es gibt keinen Dudelsack, soweit ich weiß. Nee. Ich wollte gerade sagen, Touché, Herr Casasola Merkel. Ist noch relevant, was du sagen wolltest, Tobi? Sonst habe ich nämlich noch eine Frage. Ich wollte einen Scherz machen, aber das ist, ist irgendwie so. Der kommt nur richtig gut, wenn man ihn so aus dem Gespräch organisch entwickelt. Nee, aber warte, Tobi, wir können ja den Zuhörern sagen, sie müssen jetzt 15 Sekunden zurückspielen und dann den Scherz anhören. Ja, finde ich gut. Bezug nehmen auf deine Kommentare wegen Hunting for Sport und du bist überrascht, dass dir das gefällt. Machen wir uns nichts vor, wir sind Nerds. Dieses ganze Zeug, was wir verabscheuen und unmoralisch finden, stülpt irgendwie ein Fantasy-Skin drüber und das ist das Lustigste der Welt. Naja, gut, aber ich würde trotzdem jetzt nicht in der echten Welt irgendwie Spaß dran haben, sei es ein Monster zu erlegen, glaube ich. Das ist schon mal nochmal ein Unterschied an der Stelle für mich. Waypoint hatte ein gutes Review, wo Austin Walker eben auch so ein bisschen beschrieben hat, wie er dem gegenübersteht und wie er damit umgeht, dass er da quasi so in die Rolle eines Hunting for Sports Menschen schlüpft und dass es ihm halt irgendwie auch Bauchschmerzen bereitet, was ich auch auf einer Ebene nachvollziehen kann, aber gleichzeitig findet das Spiel auch gut. Es ist so ein bisschen Zwiespalt und ja, das wollte ich im Prinzip ausdrücken. Ich frage mich an der Stelle gerade, wie so Religionen dazu stehen, wenn du in Computerspielen Dinge machst, die eigentlich Sünde wären. Ja. So, wenn du in Computerspielen freitags nicht Fisch isst. Ja. Zum Beispiel. Ja. Oder wenn du Buddhist bist und in Computerspielen irgendwie jemand abknallst oder so. Ja, ja. Dann müsste man mal den Cyberpope fragen. Cyberpope. Ja. Also Marcel hatte, glaube ich, noch eine Frage. Du hattest eine Frage. Ich hatte noch eine Frage. Welche Frage hattest du? Aber ich will ja auch trotzdem sagen, bei mir ist ein Fantasy-Setting manchmal eher abtönt. Ja. Obwohl ich ein Nerd bin. Insofern. Also ich hätte doch viel lieber einen Film darüber gesehen, wie so eine Gruppe von Leuten einfach langweilig drei Stunden durch eine Landschaft geht, als das mit irgendwelchen Ringen und Hobbits und so. Verständlich. Naja. Okay, also, was ich noch fragen wollte ist, hast du auch 24 Stunden lang einen Charakter zusammengestellt, um dann einen im Spiel zu haben, der nicht so gut aussieht? Ich habe nämlich einen Artikel bei Kotaku gelesen, dass das ganz vielen Leuten passiert ist. Also, nee, ich habe da jetzt nicht viel Zeit in Character Development. Aber sehen die Charakter in der im Spiel schlechter aus als im Character Design? Nee, also das Gefühl hatte ich nicht. Du hast halt im Wesentlichen das Problem, wie bei vielen dieser Spiele, dass du irgendwie viel Zeit in dieses Character Modeling stecken kannst, nur um dann eben einen Helm aufgesetzt zu bekommen und dann nichts davon zu sehen. deswegen habe ich da auch nicht so viel Zeit rein investiert. Ich habe eigentlich mehr Zeit investiert in meine Katze designen. Du kannst nämlich auch deinen Katzen-Companion Character modeln sozusagen und da hast du auch sehr viele Optionen. Sehr schön. Und ist deine Katze schon fertig designt? Ja, meine Katze ist fertig designt. Die kriegt jetzt nur immer neue Rüstungen. Wenn ich neue Monster erlegt habe, dann mache ich Katzenrüstungen. Ja, natürlich. Das ist glaube ich, meine Hauptmotivation, um mehr in diesem Spiel noch Zeit in zu investieren, ist tatsächlich Fashion für meine Katze zu machen. Sehr geil. Hat das eigentlich eine Story? Ja, es hat eine Story, die ist halt im Wesentlichen, da ist die neue Welt und die Monster haben sich in die neue Welt zurückgezogen und wir müssen jetzt hier irgendwie erforschen, Klammer, dazu müssen wir die Monster erlegen, warum das so ist. Und es hat halt, diese ganze Story riecht halt auch so ein bisschen nach Kolonialismus, was man durchaus auch kritisieren kann. Aber ja, also die Story ist vernachlässigbar, will ich damit sagen. Okay, also und irgendwie Plot, der sich durchzieht, dass da irgendwas zwischendurch erzählt wird oder vorwärts geht oder so? Ja, natürlich. Also da passiert schon was zwischen den Monstern sozusagen, aber man merkt halt auch, es ist einfach ein Plot, der dich von den kleinen Monstern zu den großen Monstern irgendwie langsam transportiert. Und ja, jetzt hast du dieses Monster erlegt und oh nein, jetzt ist hier in diesem Valley ein Überfall von jenen Monstern und die sind natürlich ein bisschen größer und jetzt genau für deine Schwierigkeitsgrad richtig und deswegen musst du die jetzt erlegen. Und ja, also ich glaube, wegen der Story muss man das nicht spielen. Schön. Ja, dann noch ein Spiel der letzten Woche, das viel im Gespräch war und wir fangen an mit einer interessanten Plattform, auf dem dieses Spiel erschienen ist, oder? Ja, und zwar die Pico-Plattform, haben wir sicherlich schon mal erwähnt. Pico ist eine Konsole, die es nie gegeben hat. Ja. Die also, ich weiß nicht, ob sie nur in Emulationen funktioniert oder ob es tatsächlich irgendwer die mal jetzt gebaut hat. Ich glaube, es gibt Hardware, doch. Ja, aber es ist jedenfalls eine ausgedachte Retro-Konsole, auf der man Spiele programmieren kann. Und da wurde auch ein Spiel programmiert und das habe ich gespielt. Der Witz an der ganzen Sache ist eigentlich, dachte ich mir, jetzt ist Horizon, bin ich jetzt durch und ich habe jetzt auf Shadow of the Colossus gewartet, aber das kommt ja erst am nächste Woche, übernächste Woche. Das Remake. Fünfte, glaube ich. Auf PS4. Und deswegen brauchte ich Stoff dazwischen und habe so gehört, was so im Gespräch war. Und das war Celeste. Und zwar gibt es ein Game Jam Spiel für den Pico. Ja. Also vier Tage haben sie wohl gebraucht, um es zusammen zu stöpseln. Genau. Sieht ganz süß aus. Celeste ist ein Jump and Run, sagt man das so, ein Plattformer. Mit der Besonderheit, dass du einen Dash-Move hast, den du immer auflädst, wenn du auf ebenem Grund stehst. Außerdem, und das ist glaube ich in der Pico-Version nicht, aber in der aktuellen, jetzt neuen Version, kannst du dich an Wänden ankrallen und dir auch hochlaufen und hast da so Stamina wie bei Zelda Breath of the Wild. Ja. Und das klingt jetzt nicht besonders aufregend, aber diese beiden Dinge sind schon ein ganz gutes Rezept, um ein sehr schönes Spiel zu machen. Es ist halt ein sehr technischer Plattformer, würde ich sagen, und es hat in Sachen Schwierigkeitskurve denke ich auch durchaus Parallelen zu wie. Wo du halt irgendwie so quasi Puzzle-Level hast, die du halt mit den Methoden und Einschränkungen, die dir vorgegeben werden, überwinden musst. Genau, also ich bin eigentlich gar kein großer Plattformer-Fan, aber wie hat mir sehr gut gefallen und für mich ist es eigentlich wie 2. Allen Bereichen daran erinnert. Also wie hat ja auch eine nette Story dabei. Tobi, das heißt nicht wie, sondern das heißt ein wie-wie-wie-wie-wie-like. Ah. Genau, also für mich ist Celeste ein wie-wie-wie-wie-wie-like, sowohl was so das grafische Umfeld angeht, was Story angeht. Also Celeste Story ist ein bisschen tiefgründiger, aber auch schön eingewoben wie bei wie-wie-wie-wie-wie. Was auch den Schwierigkeitsgrad angeht und die Forgiveness. Also bei wie musstest du ja immer meistens einen Bildschirm schaffen, bis du zum nächsten Savepoint gekommen bist. Und es war dafür beinhart. Du bist dauernd gestorben, hast so lange probiert, bis du es geschafft hast. Aber es hat Spaß gemacht, weil du so nuanciert was gelernt hast. Und Celeste funktioniert da ähnlich. Zuerst hat mich Celeste abgeschreckt und ich wollte es gar nicht kaufen, weil das Spiel schafft es, 6 Artstyles zu haben. Der Kaufbildschirm, das Bild, ist eine Comic-Grafik. Dann machst du das Spiel an, dann kommst du erstmal in eine 3D-Low-Poly-Optik. Also bei Celeste geht es darum, dass du einen Berg erklimmst und siehst du diesen Berg in 3D-Poly-Optik. Dann startest du das Spiel. Das Spiel ist Pixel-Grafik. Dann gibt es Dialoge im Spiel, die sind wieder Comic-Grafik, aber nochmal eine andere. Und die UI, also man sammelt zum Beispiel so Erdbeeren, ist nochmal in einem smoothen Comic-Stil. What? Und das verstehe ich einfach nicht. Jeder Stil für sich ist ganz nett. Da gibt es jetzt auch nichts, was mich so richtig abgeschreckt hat und so. Aber warum das alles zusammen in einem Spiel ist, habe ich ganz ehrlich nicht verstanden. Stört aber, wenn man dann angefangen hat zu spielen, meines Erachtens nicht weiter. Die Pixelgrafik, das ist ja so der Hauptteil in dem Spiel, passt ganz gut auch zu dieser Präzision. Wie gesagt, dieses Wiege an der ganzen Sache. Und was ich fantastisch finde, ist, es ist eine ganz andere Art von Frustration als Getting Over It. Ah, ja. Sondern es ist eine sehr belohnende Frustration. Also erstens die Controls, sie haben haptisches Feedback, also ein Rumble, wenn du stirbst und auch optisch passt das alles zusammen. Die Controls sind sehr präzise. Das einzige Problem, was ich hatte, war mit meinem Analogstick. Du hast in dem Spiel eigentlich nur 8 Richtungen. Und das ist immer ein bisschen schwierig. Wann switcht es über von ich gehe rechts zu ich gehe nach schräg oben? Das sind auch eigentlich die Hauptpunkte, wann ich sterbe. Zweites Problem bei dem Spiel ist, du hast statt 2 Knöpfe 3 Knöpfe. Also du hast springen, du hast dich festhalten und du hast den Dash. Hey. Und das ist ganz schwer für ein Hirn zu parsen. Aber das ganze Gefühl dabei, diese Sachen auszuüben und auszuführen, ist ganz toll. Und was mir am meisten Spaß gemacht hat, war, du hast diese Levels, du denkst, es ist unschaffbar und spielst. Und dann stirbst du nach dem 3. Jump zum Beispiel und stirbst immer noch nach dem 3. Jump und nochmal und nochmal. Und dann schaffst du bis zum 4. und stirbst beim 4. und beim 4. und beim 4. Aber in der Zwischenzeit optimierst du den Weg bis zum 4. Jump. Hey, yeah. Und das ist ganz toll, weil das so eine Mikrobelohnung ist. Mhm. Und die Levels sind alle so aufgebaut, wenn du das perfekte Timing hast oder das richtige Muster rausfindest, dann kannst du das auch super schnell machen, bis zum 4. Jump. Und du hast jetzt 5-mal umständlich gemacht und dann kommt dir eine Idee, hier, ich bin jetzt mutig, ich springe da einfach drauf los. Das Timing zum Beispiel so Spießen, die dir entgegenkommen oder was weiß ich, das ist genau so gesetzt, dass du es eigentlich speedrunnen kannst. Ha. Und das ist total super, weil du dann so ein Mächtigkeitsgefühl hast und dann schnell an diese Stelle kommst, wo du wo es dann aufhört, weil du noch nicht gut genug bist. Und dieser Dash macht halt auch super Spaß und es gibt auch gewisse Elemente, also jedes Kapitel auf dem Berg hat wieder andere Elemente in dem Spiel und da gibt's halt oft auch solche, wo du ganz lange fliegen kannst und das macht, also das ist immer sehr toll. Ich finde das super gut geeignet, um so in kleinen Inkrementen zu spielen, mal so eine halbe Stunde, mache ich die PlayStation wieder aus, nochmal eine halbe Stunde später. Finde ich ganz super. Die Story ist interessant, ich glaube, es geht aber mal wieder um Depressionen. Ja. Aber es ist schön eingewoben. Ich kann wirklich wenig meckern und alle Leute, denen wie gefallen hat, die könnten da vielleicht Spaß haben, weil das ähnliche Dinge triggert. Das tiltet mich total, dass du zu wie sagst. Aber ist es wie? Wie ich dachte, wie. Ja, five times, nicht 6 times. Ja. Are you positive? Yes. Das Spiel heißt 5 times the letter V. Ach so, dann habe ich zu wie immer fälschlicherweise wie gesagt. Du hast den inoffiziellen Nachfolger gespielt. Wahrscheinlich. Ja. Der Soundtrack ist, ich wollte nachgucken, von wem der ist. Der Soundtrack ist auch sehr schön, finde ich. Und das ist von einer, ich recherchiere jetzt, von wem der Soundtrack Celeste ist. Ihr könnt. Ich fülle mal die Dead Air, bevor das sowas passiert. Marcel tippt gerade Celeste Soundtrack in das Suchfenster. Lena Rain. von genau, Lena YouTube ein. Erinnert mich auch sehr an Vivi, muss ich sagen. Ist aber nicht ganz so elektronisch, sondern so eine Mischung. Auch, glaube ich, viel Klavier dabei und so. Also mir hat es viel Spaß gemacht. Hat es jemand von euch angeguckt? Oder? Nein, noch nicht. Ich habe es mal auf meine Muss-ich-mal-angucken-Liste gesetzt, aber ich bin noch nicht dazu gekommen. Ja, und wenn es mir nicht so empfohlen worden wäre im Internet, hätte ich es mir gar nicht geholt. Ich habe halt so ein bisschen Sorge, dass es für mich zu frustrierend ist, weil ich immer, also das letzte Mal, dass ich mich so wirklich in so was, in eine frustrierende Plattform reingefressen habe, war halt Five Times the Letter Wii. Insofern, aber ja. Also bei mir ist gerade der Sweet Spot, weil ich bei jeder Sitzung, die ich mache, auch Progression habe und weil nach schwierigen Leveln oft dann nochmal wieder ein bisschen Erholung kommt. Ich kann jeden verstehen, der sagt, das ist ihm zu doof und zu schwierig. Aber zum Beispiel, ich bin null in Super Meat Boy reingekommen. Ja. Oh oh. Also ich muss euch Tobi leider. Hat jetzt gerade. Ich habe tatsächlich. Und das heißt wie. Ja, six. Six times the letter V. Oh mein Gott. Six times the letter V. Ja. Wie? Dann habe ich das falsche Spiel gespielt. Du schuldest mir 11 mindestens 11. Wir haben so viele Wies zu wenig gesagt, ganz fürchterlich. Genau, also in Super Meat Boy bin ich zum Beispiel gar nicht reingekommen. Das fand ich einfach nur schwer und überhaupt nicht rewarding. Ich weiß nicht warum, obwohl das sicher auch dieses Ding hat, wenn du richtig timest, dass du da richtig gut durchkommst. Ja. Ich weiß es nicht. Das wäre mal interessanter, den Unterschied herauszufinden. Gibt es für PC, Switch, PlayStation 4 und Xbox One? Ja, Wahnsinn, ne? Ja. Die Switch hat sich ja auch unglaublich verkauft. In Amerika sogar mehr als die Wii. Jetzt hole ich die ganzen Wiis nach. In Asien und in Europa ungefähr so viel wie die Wii zu dem Zeitpunkt. Ja. Ja, ich möchte noch ein Thema anfügen, wo es mal wieder um einen iOS-Port geht, nämlich den von Thumper. Man wird sich vielleicht erinnern, irgendwie vor gefühlt einem Jahr, wahrscheinlich ist es noch nicht ganz so lange her, kam Thumper raus als VR-Spiel und kurz danach auch für PC. Man ist ein seltsames Käferraumschiff auf einer futuristischen Lichtachterbahn sozusagen, um das mal irgendwie zu beschreiben, und fährt da in einem Affenzahn zu einem ganz guten Soundtrack diese Achterbahn entlang, weicht Hindernissen aus oder beziehungsweise legt sich so in Kurven und guckt, dass man nicht gegen die Wand fährt, und ja, es ist, und wenn man das lang genug macht, kommt man an einen Endgegner, den man dann durch richtig Tappen im Rhythmus sozusagen besiegen kann, indem man so Projektile zurückschickt, die er auf einen die er auf mich schießt. Oh, ja, und ich wollte eigentlich warten, bis ich es mir als VR-Spiel angucken kann. Hab dann aber jetzt kurzfristig mal entschieden, ach, jetzt probiere ich das mal auf iOS, weil es kam gerade auf iOS raus und es ist auf iOS richtig gut. Also ich bin überrascht, wie gut sich dieses Konzept übersetzt auf das iPhone tatsächlich, weil das ist ein Hochkantspiel und das sieht auch gut aus als Hochkantspiel. Zwei Fragen zur Bedienung. Erstens, hast du Force Feedback und zweitens, ist es Tappen oder Swipen oder? Du hast Force Feedback und es ist Tappen und Swipen. Tappen ist quasi, wenn du so Energie aufsammelst oder zurückschickst, und Swipen ist, wenn du dich in die Kurve legst. Das klingt fast ein bisschen nach Tap Tap Revenge vom. So ein bisschen ja. Also es ist halt auch, es ist im Wesentlichen auch so ein bisschen ein Rhythmusspiel. Und es geht so in die Richtung von Tap-Tap Revenge tatsächlich. Nur es ist halt grafisch richtig überwältigend und teilweise, wenn ich dann gegen die Wand fahre, dann merke ich, dass ich so richtig immersed bin in dieses Spiel, weil ich dann irgendwie so, ja, also ich tatsächlich eine Reaktion darauf dann habe. Es ist gut. Ich mag auch. Auch wenn es jetzt eigentlich gar nicht richtig passt, ist meine erste Assoziation Tron. Ja. Aber eher also, das Sequel. Ja. Von der Optik her auf jeden Fall, definitiv. Light Cycles. Also wenn ihr Rhythmusspiele mögt und wenn ihr irgendwie solche so Tron-Optiken mögt, guckt euch das mal an. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Sache. Mhm. Ja. Wo? So, und dann sind wir durch, oder? Ja. Ich habe noch eine Frage. Eine Frage? Ja, stelle sie. Hat jetzt jemand von euch Old Sins gespielt oder wart ihr zu beschäftigt? Ich habe es noch nicht geschafft. Ich weiß nur, dass Luzi gespielt habe. Ich habe auch ein bisschen zugeguckt beim Spielen bei Luzi und sie hat im Prinzip genau dein Review vom letzten Mal auch abgelassen. Also sie hatte Spaß, aber der letzte Teil hat dir besser gefallen, um es verkürzt auszudrücken. Aber ich werde das definitiv selbst auch noch angucken und da werde ich auch noch mal meinen Senf dazu geben. Ich kann noch mehr nachklappen. Ich habe nämlich, weil wir über die Spiele, die wir immer mal spielen wollten, die auf der Liste sind, ich habe die tatsächlich einen Schritt weiter abgegrast und habe Valhalla gespielt. Oder VA11 Hall A. Mit wie viel? Ein Cyberpunk-Bartending-Game. Das ist eigentlich total simpel, recht süß gemacht, so in Retro-Grafik, große Pixel-Comic-Style. Mhm. Und es läuft eigentlich so ab, dass du Drinks mixen musst. Du bist eine Bartenderin, du musst Drinks mixen, du hast davon 5 futuristisch klingende Zutaten und noch ein paar Optionen, wie du die Drinks mixt. Und dann kommen Gäste, futuristisch aussehende Gäste und bestellen sich Drinks und ratschen mit dir und einander. Also so ein bisschen wie ein Walking-Simulator, nur dass du nicht rumlaufen kannst. Und die Charaktere sind nett. Irgendwie die Konversationen sind auch unterhaltsam. Es hat eine ganz interessante, also finde ich, ganz interessante Story. Das Ganze ist eher so low-key. Also das ist jetzt, du musst ein bisschen Zeit mitbringen, weil halt textbasiert und dadurch grundsätzlich langatmiger als viele andere Spiele. Das Einzige, was ein bisschen blöd ist, ist, dass das Mixen an sich, die Mechanik macht nicht so viel Spaß, weil es so durch Drag and Drop realisiert ist, dass du in der Mitte deinen Shaker und drumherum deine Zutaten und musst sie auf den Shaker dragen. Und wenn du halt 10 Einheiten von demselben machen, reinshakern musst, dann musst du 10-mal Drag and Drop auf diesen Shaker machen. Schön ist, dass du so eine Art Mini-Lernkurve hast, weil irgendwann weißt du halt, wie man bestimmte Cocktails mixt. Und was witzig gemacht ist, dass einfach deine einzige Interaktion, die du mit dem Spiel hast, wie du Cocktails mixt. Und da gibt es 2 Richtungen, in die du Freiheitsgrade hast. Es gibt Cocktails, die haben optional Alkohol. Und dann kannst du dich entscheiden, wie viel Alkohol, ob du und wie viel Alkohol du reintust. Es gibt Kategorien für Cocktails. Also es gibt Classy, Sour, Girly und so. Und manchmal kommt dann einer und sagt, make me a girly drink. Und dann musst du halt sagen, okay, der will jetzt einen girly drink, aber mache ich ihm einen girly sour, einen girly sweet? Was mache ich denn? In diesen Freiheitsgraden kannst du dir halt dann in deinem Kopf so eine Story zurechtspinnen. Verstehe. Insgesamt, eine nette Zeit, eine nette Art, die Zeit rumzubringen, aber nicht wirklich packend. Aber ich fand es wirklich Ich nett. Hätte jetzt als Genre eher Papers, Please im Kopf gehabt, aber da bin ich wahrscheinlich falsch. Es ist ein bisschen Papers, Pleasig, aber komplett konsequenzlos. Mhm. Weil du hast bei Papers, Please hat jede deiner Aktionen direkten und unmittelbaren und sofortigen Einfluss auf das Leben von dir und meistens noch anderen Leuten. Und hier ist so das Schlimmste, was dir passieren kann, dass dein Kunde sagt, was hast du mir da gemixt? Ich zahle das nicht. Mhm. Klingt spannend. Ein Walking Simulator oder Walking. Ja. Ja. Ein Drinking Simulator. Ja. Hinweis, falls ihr das zockt, fangt an mit der Demo. Links ist im Hauptmenü ist ein Link Demo. Das ist die Backstory. Das ist irgendwie so ein Tag minus eins und Tag null von der ganzen großen Story. Also auch nicht so wichtig. Gut. Dann sind wir tatsächlich am Ende der Agenda angelangt. Entschuldigung. Ich glaube noch mehr. Gorogoa. Ich habe noch mehr Gorogoa gespielt und ich wollte nur anmerken, der Timing-Teil, der euch nicht gefallen hat, den fand ich total toll. Ich fand den so mittel. Ah, weil ich habe dann, du merkst dann plötzlich, oh, da passen zwei Plättchen zusammen und du hast ein Plättchen, das ist irgendwie in einem verlassenen Teil der Stadt, in einem Haus. Und das andere Plättchen, das ist in diesem Zimmer von dem Typ, der das Buch liest. Das sind zwei komplett unterschiedliche. Und dann merkst du, oh, da ist ein Pferd und ein Pferdekopf. Und wenn du unten reinzoomst, dann hat das einen Tentakel oder mehr Jungfrauenschwanz. Und es passt aber zusammen. Und wenn bei Gorogoa zwei Plättchen nebeneinander zusammenpassen, dann verschwinden so die Begrenzungen und die verschmelzen. Und dann musst du dann Puzzle lösen und das es will nicht und dann zoomst du raus und dann findest du plötzlich außen an dem Haus ein Banner, grün gemustertes Banner, das du in dem anderen Zimmer auf dem anderen Kärtchen auch siehst. Spoilers übrigens. Und das war so einer von diesen seltenen Momenten, wo du ein Rätsel siehst, kapierst und dir denkst, OMG, OMG, OMG, das passt zusammen, ich kann da reinzoomen und dann wird sich das wieder verbinden. Und es war sehr lustig. Ich bin inzwischen zu dem Modus übergegangen, dass ich es nicht mehr meine Tochter spielen lasse, sondern so mit ihr spiele. Also sie drückt ab und zu ein bisschen rum und ich sage ihr so, was wir jetzt machen oder ich übernehme es auch. In dem Timing-Teil habe ich es dann selber gemacht. Und es war echt lustig. Es hat echt Spaß gemacht. Cool. So, ich habe nichts mehr. Dann sind wir alle ausgequatscht und freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet, wenn es heißt Fanboys und verabschieden uns bis dahin mit einem Servus und Baba. Ciao. Adi. We see right through you. Newness. We see right Siberian ice is the alerta. Don't gotta tell you twice, we see right through you. Newness, we see right through you.